Moin, Hallihallo bei den Meerwutztropfen, heute mal in neuer Besetzung ohne Andi, dafür mit Roberto und Jens Berger. Hallo Jens. Ja, hallo Tom. Hallo Roberto. Hallo, was heißt neue Besetzung? Das hatten wir auch schon. Ja, mit ja, Jens, lang her. Du und, ja, aber das war glaube ich noch der Jackpot damals, oder? Ja, okay, cool. Ja, nun, das muss Namen ja. Namen sind Schall und Rauch. Das muss ja alles seine Ordnung haben hier. Monsanto. Ja, erzähl weiter. Genau, wir wollen heute, wir könnten natürlich jetzt über den linken Parteitag sprechen, aber ich glaube, da ist echt alles gesagt und geschrieben worden mittlerweile, oder? Oder will einer von euch noch irgendwas loswerden? Nee. Heute nicht, ist schon so spät. Nee, dann widmen wir uns lieber mal den wirklich wichtigen Dingen, würde ich sagen. Es ist heute Mittwoch, der 13.6. und ich glaube, morgen am 14.6. geht dann die WM los, ne? Ist morgen, richtig, oder? Morgen, ja. Genau. Überraschenderweise an einem Donnerstag. Ich kann mich nicht erinnern, dass es an einem Donnerstag mal losging. Ja, da geht's schon los. Das liegt bestimmt an Putin. Kann sein. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nur vergesslich bin und das war vor 4 Jahren auch so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der korrupten FIFA. Was? Ja, das kann auch sein. Natürlich. Also es endet immer an einem Sonntag, glaube ich, oder? Das Endspiel ist immer sonntags, ne? Also ich glaube, es endet immer mit einem Finale. Ja, super. Das ist ja das. Das ist ja gar kein Niveau, ne? Roberto. Das Finale, es kommt doch. Nein, jetzt hier, dieses Gesprächs, also das Gesprächsniveau hier, das geht nicht. Da müssen wir ein bisschen. Das ist ein Podcast über Fußball, wir wollen bestimmt. Müssen wir ein bisschen anziehen. Und wir müssen uns extrem disziplinieren, denn es kann auch nicht sein, dass wir immer alle gleichzeitig reden, dann springen die Hörer auch ab. Also, Leute, mal ein bisschen anstrengen. Ja. Sag nur noch was, wenn du sagst, ich darf. Okay. Hast du dich denn schon vorbereitet? Hast du schon deine Säge dir parat gelegt, dass du deinen Nachbarn die ganzen Fähnchen vom Auto abmontieren kannst? Ich jetzt? Ja. Nee, ich mache das nicht mit der Säge, ich mache das mit der Hand. Mit der Hand machst du das doch. Natürlich, ich bin auch handwerklich begabt. Und nein, ich breche doch da den Leuten kein Fähnchen, aber ich glaube auch du bist doch auch so. Aber du bist doch so ein Paranoider, ne? Nein. Ich meine, das vierte Reich stünde vor der Tür. Ach, was für ein Unfug. Mich regt es eigentlich nur auf bei der WM, dass plötzlich Leute über Fußball reden, die eigentlich null Ahnung haben und von denen ich mir wünschen würde, sie würden einfach mal die Klappe halten. Gut, es gibt das beim Fußball ja, das ist ja eher die Regel, aber das ist nicht beim Fußball so, das ist ja ein Allgemein. Das heißt, aber bei der WM dramatisiert sich die Lage massiv. Die polarisiert halt auch, weil du hörst ja auch, wenn du es in sozialen Netzwerken dir anguckst, dann liest du dann andauernd, ich interessiere mich nicht für Fußball, will aber trotzdem meinen Senf dazugeben, meist natürlich negativ. Ja. Das gibt es wirklich nur beim Fußball. Das hast du bei anderen Sachen nicht. Kein Mensch kommt auf die Idee, wenn die Handball-WM ist, irgendwas zu posten, ich interessiere mich ja nicht für Handball, aber ich finde es scheiße. Das stimmt. Handball wird einfach nicht geguckt und dann auch nicht kommentiert, ne? Da sind die sozialen Medien ja wirklich, also speziell Facebook ist da schon lustig, finde ich. Also es gibt, ich habe das Gefühl, dass Facebook immer so zu Fußballwelt oder Europameisterschaften immer eindrucksvoll präsentiert, wie wahnsinnig viele Fußballhasser es gibt, die dann 4 Wochen lang nichts anderes machen, als darüber zu schreiben, wie sehr sie diesen Fußball und den Sport und die Geschäfte der FIFA und die Überbezahlung der Spieler und überhaupt ist, wenn schon Fußball, dann war früher alles besser, weil... Das kann ich noch ab. Man kann es ja kritisieren. Was mich da nervt, ist eher, da ist dann irgendein Spiel mit irgendeiner, nennen wir es mal, fadenscheinigen Entscheidung und plötzlich sind sie alle Fußballexperten. Dann kennen sie das Regelwerk aus dem FF, da haben sie irgendwo mal was aufgeschnappt und dann sind sie die vollen Experten. Und sonst interessieren sie sich ja einen Dreck dafür und das regt mich massiv auf. Ja, das regt mich schon gar nicht mehr. Aber es hat natürlich damit zu tun, wenn man die sozialen Netzwerke kennt. Die Leute geben noch zu allem ihrem Senf dazu, egal ob sie sich dazu auskennen oder nicht. Das schreibt das mit der Außenpolitik, Energiepolitik kennen sie sich aus, sind so alle Spezialisten, was Finanzpolitik angeht sowieso. Dass sie da auch ganz gut im Fußball aufgestellt sind, ist doch eigentlich logisch. Grenzpolitik. Übrigens dieser Spruch, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, ne? Ja. Ist der von Jogi Löw? Nee, ich dachte ja immer, der kommt von Dieter Nuhr, der ist gar nicht von Dieter Nuhr. Nee, ehrlich nicht. Ich hatte mal ein Interview mit René Südo, mit dem habe ich mich in der Stadt getroffen. Ja. Und da haben wir über Dieter Nuhr gesprochen. Ich sag jetzt mal nicht, was René Südo über Dieter Nuhr gesagt hat. oder auch nicht, was ich über ihn gesagt habe. Aber ich habe damals gesagt jedenfalls, also der geilste oder vielleicht sogar der einzig gute Spruch von Dieter Nuhr war dieses, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und da hat er mich dann lächelnd belehrt, dass der Spruch gar nicht von ihm ist, sondern schon viel, viel älter ist und viel weiter zurückreicht. Ich weiß jetzt, dummerweise habe ich vergessen, von wem er tatsächlich ist. Das hätte ich jetzt... Sophokles. Von wem? Vergiss es. Ja, die Bibel ja. Oder das Kapitel. Nein, so... Der hat 74... Nee, es war A, kein Fußballer und es reicht auch nicht so weit zurück, Roberto. Aber egal. So. Jedenfalls, genau, ich kam durch die sozialen Medien drauf, wenn man keine Ahnung hat. Einfach mal die Fresse halten, das geht tatsächlich auf Facebook nicht, weil das stimmt schon, auf Facebook hat jeder zu allem eine Ahnung. Und das geht auch nicht. Das geht auch nicht, weil wenn sie die Fresse halten, können sie immer noch tippen. Ja, außerdem, das ist ja auch nicht Sinn der Sache von sozialen Medien, die Fresse zu halten, sind wir doch mal ehrlich. Man will sich doch kundtun und positionieren und kommentieren und bewerten und Daumen hoch und Daumen rund. Nee, Daumen runter geht ja nicht, aber egal. Wir wollten über die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Ich weiß gar nicht, was wollen wir denn besprechen? Wollen wir vielleicht über Russland-Bashing sprechen? Das bietet sich ja an eigentlich, ne? Wollen wir erst mal sagen, was wir glauben, wer Weltmeister wird? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, können wir ja mal einen Tipp abgeben. Wollen wir gleich mal zu Beginn einen Tipp abgeben? Jens fängt an. Jens, sag doch mal. Wer wird Weltmeister? Jetzt sage ich Holland oder Italien. Was? Nein, Brasilien. Brasilien, sagst du echt? Och Gott, ich tippe auf Brasilien, ja. Okay. Und Roberto, was sagst du? Ah, das ist schwierig. Vielleicht Frankreich. Frankreich, okay. Kommt auch in Frankreich. Ich sag jetzt mal Deutschland. Das ist pure Opposition für mich, weil in den sozialen Medien glaube ich niemand daran, dass Deutschland Weltmeister wird oder will zumindest offiziell nicht dran glauben. Also sage ich, deswegen sage ich jetzt, Deutschland wird Weltmeister. Zumindest bei den Buchmachern ist Deutschland Favorit. Also. Ja, und wissen wir ja, ne, jetzt, wir können jetzt auch das Phrasenschwein aufstellen, denn ich schmeiße jetzt die ersten 5 Euro rein und sage, ja, es ist eine Turniermannschaft, ne? Ja. Also die haben jetzt die letzten beiden Vorbereitungsspiele, haben sie ja richtig scheiße gespielt. Gegen Österreich war ja unterirdisch und gegen Saudi-Arabien ging gar nicht. Und da war ja, da war Holland in Not. Also Holland jetzt nicht. Aber da war was los, ne? Was ist das für eine Form? So wird das doch nichts. Und wieso schickt Jogi Löw den Sané nach Hause? Der will ohne Stürmer anreisen. Hast du das nicht sogar gesagt, Jens? Habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand Jens nutzt ja auch soziale Netzwerke und ich habe gelesen, jetzt fährt Jogi Löw ohne Stürmer zu WM und da war Jens ziemlich, ich würde sagen, entrüstet und überrascht. Stimmt. Ich finde, das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich glaube, das Spiel mit Stürmer ist eigentlich außer Mode geraten. Das hat viel mit dem spanischen Stil des Fußballspiels zu tun. Aha. Erklär mal. Oh, das ist so komplex. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass man ja über Jahre Pressing gespielt hat. Das kommt aus der russischen Schule und dann später aus dem Total Football von den Holländern. Und man hat ja dann in Spanien diese holländische Schule perfektioniert, und zwar in Barcelona. Da sind ja immer viele Holländer gewesen. Und man hat das kombiniert auch noch mit Spielstärke, also mit Ballbesitz. Das hat man dann bei den Bayern ganz, ganz toll gesehen, als Guardiola Trainer war. Holländische Schule, Barcelona? Barcelona? Ich bin der Einzige, der Ahnung hat hier. Nee, ich präferiere eher die tschechische Schule, die Willi Amtmann propagiert hat. Egal, ob Barcelona oder Madrid, Hauptsache Holland. Genau. Ja, genau. Okay, und die russische Schule, erzähl mal weiter. Ich jetzt? Ja, klar, du. Ja, und die Spanier haben es tatsächlich perfektioniert, ohne richtige Sturmspitze zu spielen. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass das zumindest momentan die Zukunft des Fußballs ist, und das wird ja teilweise auch so praktiziert mit hängenden Spitzen, mit Mittelfeldspielern, die als Sturmspitzen auflaufen. Ich glaube, das ist tatsächlich momentan das höchste taktische Glück, was man haben kann. Es kann sich auch wieder ändern. Eigentlich spielt jeder alles. Ja, der Torhüter ist ja auch viel offensiver, als es noch vor 10 Jahren war. Neuer ist ja das beste Beispiel dafür, wenn er denn spielt. Der Mann spielt ja faktisch ein Libero. Ja, oder auch hier der wie heißt er denn noch? Ach, von Klopp, der Torwart. Oh ja. Karius. Karius, ja, der hat ein sehr, sehr offensives Spiel an den Tag gelegt. Da im Chat. Ich komme ja schon vor hier wie bei Doppelpass. Ja, genau. Da steht doch auch das Phrasenschwein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Genau. Na gut, dann Vor allem so ein dummes Geschwätz, das habe ich das letzte Mal vor 2004 gehört. Ich war Europameister, die Griechen. Ich glaube auch, der Podcast, der wird vor den Kommentatoren, der wird so gnadenlos zerlegt, weil das so sinnlos ist, was wir hier machen. Aber ich fange jetzt mal offiziell an. Jetzt fangen wir offiziell an. Ich fange mal offiziell an mit der Einleitung unsere Jungs. Oh. Weißt du, ja. Du hast dir gerade gesagt, die werden in den sozialen Netzwerken zerlegt, die werden nicht Weltmeister und so. Das ist auch so eine typisch deutsche Nummer. Ja. Man tritt jemanden zu Boden, man sagt, das sind die letzten Loser, und wenn es dann läuft, dann sind sie die allerbesten. Du gewinnst Wimbledon, also jetzt Beispiel Becker, ja, dann bist du das Bobberle, aber dann, wenn du in der Besenkammer irgendeinen Tête-à-Tête hast, dann bist du der größte Arsch. Und ja, so ist es immer. Jan Ulrich und so weiter. Also himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, das ist das deutsche Verhältnis zu Sportlern. Aber du hast natürlich jetzt beim Fußball und vor allem bei der Nationalmannschaft noch den Sondereffekt. Diejenigen, die in den sozialen Netzwerken immer die lautstärksten sind, das sind ja die von den politischen Rändern. So, und jetzt haben natürlich die Linken haben grundsätzlich ein Problem mit Nationalismus und daher natürlich auch mit dem Fahneschwenken und mit dem gegenseitigen Messen von Nationen sowieso. Für die ist die WM ja nichts. So, und die Rechten haben natürlich ein Problem, weil bei den Deutschen natürlich wieder, ich sag's jetzt mal zugespitzt, man versteht, was ich meine, Türken und Neger mitspielen. So, das wollen sie nicht. Heute hat sich ja schon die Alice Weidel schon wieder aufgeregt. Sie würde nicht für Deutschland applaudieren. Und ja, das ist ja wohl skandalös. Ja, ne? ganz skandalös. Und jetzt gucke ich auch nicht mehr. Macht mir auch keinen Spaß. Nee, ich meine, aber da hast du es natürlich so, dass du natürlich jetzt die zwei Extremgruppen in den sozialen Netzwerken, die am meisten rumtrollen, die sind natürlich jetzt beide gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und naja, da muss man ja eigentlich schon so als vernünftiger Mensch, muss man alleine aus diesem Grunde müsste man ja schon, das ist ja Dieter Dehm, der macht das ja immer so schön ironisch, müsste man ja eigentlich jetzt gerade für Deutschland sein. Der alte DFB-Strichjunge. Pass mal auf, du. Das sage ich ihm. Ich habe es ihm geschrieben in den sozialen Netzwerken. Ich bin ja da auch so eine Attention-Pitch. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich bekenne jedenfalls, ich freue mich auf jede Fußball-Weltmeisterschaft, die stattfindet. Zugegeben mit Einschränkungen, allein die Tatsache, dass es ja offensichtlich immer mehr Mannschaften werden. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es dieses Jahr? 36 oder was? Irgendwie so? Ich denke 32. 33? Was ist das für eine Zahl? Das zum Beispiel hat dann schon mal gleich zur Folge, dass man sich mindestens die Hälfte der Vorrundenspiele schenken kann, weil die sterbenslangweilig sind. Und da geht es natürlich tatsächlich nur darum, noch mehr Fernsehübertragungsrechte und so. Das finde ich schon scheiße. Aber nichtsdestotrotz, das Prinzip einer Fußball-Weltmeisterschaft finde ich einfach nur geil, finde ich einfach nur großartig. Und hat für jeden was. Guck dir mal beispielsweise die Frauen an, die sind entweder für die Mannschaft mit den knackigsten Typen oder für die mit den Afrikanern, weil die haben ja sonst nichts von Leben. Also, toll. Die haben ja sonst nichts von. Das ist jetzt aber echt böse gewesen. So, das schneide ich besser raus. Das gibt einen Shitstorm für dich, Jens. Das macht nichts. Na, dann lass ich's drin. Naja, also ich finde halt, man verbindet mit der Weltmeisterschaft, überhaupt mit Sport, ganz oft viel zu viel. Letztlich ist eine WM nur eine WM. Manchmal ist eine Zigarre eben auch nur eine Zigarre, um es so zu sagen. Letztlich, also da gewinnt dann die Nationalmannschaft wie 2014 die Weltmeisterschaft und dann wird das als Zeichen einer Gesellschaft gewertet, wo Integration wunderbar gelungen ist, wo jeder seinen Platz findet. Das entspricht ja nicht den Tatsachen. In keiner Weise. Ach komm, das ist Schwachsinn, Jens. Nein. Das ist, finde ich, überhaupt. Nein, es hat natürlich mit Integration, aber es hat natürlich einen Werbefaktor. Nimm dir mal als Beispiel mal die holländische Nationalmannschaft. Wann wurden sie Europameister? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her. 1988 in München. Ja, genau, in den späten 80ern. Und das war ja eine Truppe, die hauptsächlich aus Kindern von Einwanderern bestand. Und dann an Ruth Rullit. Und die hat natürlich jetzt für das Standing der Migranten in der niederländischen Gesellschaft einiges getan. Eine Menge. Ja. Bewirkt. Das ist aber an Gerd Wilders vorbeigegangen, kann das sein? Nee, das war ja nun ein paar Jahre später, da haben sie ja nicht mehr gewonnen. Ach so. Ja, also Neger sind gut, wenn man gewinnt mit ihnen, ne? Das Spiel, dieses Spiel mit gesellschaftlichen Auswirkungen, das ist ja uralt, als 1934 und 38 zweimal hintereinander Italien Weltmeister wurde, hat das faschistische Regime durchaus als Beleg dafür gewertet, dass der faschistische Mensch, dieser neue Typus Mensch, ja ein sehr erfolgreicher sein muss. Ja gut, immer das hat Hitler, hat Hitler ja auch mit den, Olympischen Spielen gemacht. Ne? Ja, das Blöde war, dass Jesse Owens da war. Der hat ja ständig gewonnen. Ja, gut. Aber den Kampf hatten wir mit Sport in der ganzen, in der gesamten Nachkriegszeit. Die sowjetischen Staatsathleten gegen die Athleten aus dem Westen. Das war ja im Grunde auch nichts anderes. Ja, aber ich denke schon, also ich meine, das Ding mit 88 und den Holländern irgendwie, da kann ich sogar noch einigermaßen mitgehen. Aber das ist heute vorbei. Ich meine, heute ist es wirklich, also das hat mit Integration nichts mehr zu tun. Es wird aber natürlich instrumentalisiert. Und vielleicht können wir dann jetzt einfach mal auf das Thema Russland zu Nein, sprechen. Ich wollte noch sagen, du hast recht. Nö, das können wir noch nicht. Anders, ja. Weil Boateng möchte nämlich nicht mein Nachbar sein. Nein, du willst nicht Boatengs Nachbar sein. No, das, ich hätte nichts dagegen, aber er möchte ja nicht bei mir wohnen. Ach so, das ist ja das Schöne. Das Schöne ist ja, dass solche Phantomdebatten natürlich die gesellschaftlichen Realitäten total verkennen. Boateng, der wird sich wahrscheinlich, der wird natürlich nicht Gaulands Nachbar werden, weil Gauland sich gar keine Wohnung leisten kann im Villenviertel, in dem Boateng haust. Ja, das meinte Roberto ja gerade. Ja, ich will auch nicht bei Gauland leben, der läuft ja immer mit Badehose rum, der Mensch. ja. Also auf jeden Fall, ja, wir können natürlich auch noch über Weidel oder die AfD oder von Storch sprechen oder so, aber wir können ja, obwohl. Wo spielen denn die? Nee, lass uns mal die AfD außen vor lassen. Lass uns doch vielleicht mal kurz über hier Özil und Gündoğan sprechen. Das dachte ich mir gerade eben. Das war klar, wenn nicht AfD, dann über Türken. Ja, nein. Also ich hab vorhin, lass mich mal. Ja. Ich dachte eigentlich, dass das Thema irgendwie schon längst durch war, also dass sie da irgendwie einen Rüffel gekriegt haben und so. Und jetzt habe ich vorhin irgendwie auf Facebook, irgendwie in der Timeline habe ich gelesen, dass die wohl in einer Tour medial und von Fans und weiß der Henker was nicht alles, irgendwie in einer Tour immer noch runtergeputzt werden. Ist das tatsächlich so? Ja, klar, das sind ja die Hassfiguren schlechthin. Aber das ist ja jetzt nicht was mit Erdogan, mit den Erdogan-Treffen alleine zu tun. Das geht ja schon eine ganze Zeit lang so. Allein schon, dass der böse Özil nicht mitsingt, da ist er ja ohnehin schon für die eher rechtsorientierten Fans die Hassfigur ohnehin. Und seitdem zieht sich das jetzt schon durch. Ja, aber das ist ja inzwischen ist es ja nicht mehr so, dass nur irgendwelche rechtslastigen Außenseiter wie was weiß ich nicht, Weidel oder von Storch auf sie einkicken oder so, sondern ja offensichtlich die halbe Nation in Aufruhr. Das ist recht, das ist das beste Beispiel für den Rechtsruck der Gesellschaft. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass die kriegen immer noch Arschtritte wegen dieses Fotos, oder wie? Also ich finde es immer beschissen, wenn sich Sportler so mit Staatsleuten abgeben und sich fotografieren lassen. Ich hoffe, die beiden haben aus der Sache gelernt und lassen sich nicht mit Merkel fotografieren. Ja, schon gar nicht nackt, ne? Die kommt ja wohl immer in die Kabine, wenn sie gerade am Duschen sind. Nein, oh, Merkel passt immer den Zeitpunkt ab, wenn die duschen. Das hat doch Methode. Das kannst du mir doch nicht anders erzählen. Ja, das Ganze, ich meine, das Ganze ist doch schon wieder so eine scheinheilige Debatte. Stellen wir uns doch nochmal kurz vor, die beiden hätten einen dänischen Migrationshintergrund und würden sich mit dem dänischen Präsidenten fotografieren lassen. Denkt ihr, irgendwer hätte Anstoß daran genommen, geschweige denn die Bild-Zeitung hätte daraus eine Kampagne gemacht? Ich glaube nicht. Obwohl in Dänemark haufenweise Hunde getötet werden. Ne? Naja, das ist auch skandalös. Geht doch ja, auch nicht. Skandalös. Na gut, wollen wir über Russland sprechen? Da oder, findet oder, die WM statt. Oder nicht. Also, ja, wir können das gerne tun. Ich würde es ehrlich gesagt, also wir werden in den nächsten Wochen sicherlich erleben, wie man Putin-Bashing betreibt. Nein, das erleben wir schon in den Vorbereitungen. Wir sind schon dabei. Ich beobachte es ja nicht so genau, weil das ist ja auch immer der gleiche Zirkus. Aber wir können das gern anreißen. Wenn jetzt nicht der ganze Podcast nur noch um Putin geht, dann bin ich dabei. Weil sonst, das haben wir dann genug in den Medien. Das brauchen wir nicht jetzt hier auch nochmal machen. Nö, du kannst ja dann auflegen, wenn du keinen Bock mehr hast. Ach ja, vielen Dank. Dann wäre die Runde ohne Fachmann. Das ist auch schlecht. ja, der bis in Wie soll ins ich Jahr, du als auflegen? Bis ins Jahr 1934 zurück. Wer ich? Ich? Nein, ich leg nicht auf. Ich bin doch hier der Chef. Im Prinzip ist es. Nein, ich persönlich also, glaube das gar nicht mal, dass das allzu sehr sich unterscheiden wird, das Bashing von den Kampagnen der letzten Wochen. Das ist eigentlich abgeflacht. Das haben wir ja immer im Vorfeld und wenn es dabei ist, ich denke mal, es wird abflachen. Na, okay, gut. Glaube ich nicht. Ja, du hast immer dieses Problem, sind natürlich wieder unsere Öffentlich-Rechtlichen. Da kann man schön das Beispiel Tour de France nehmen, als es dann ja die Doping-Problematik in die Tour de France eingezogen ist. Da haben natürlich die Öffentlich-Rechtlichen halt, um ihre Gebührenfinanzierung zu rechtfertigen und irgendeinen, wie auch immer, gearteten Anspruch zu demonstrieren, haben sie dann die ganze Tour de France nur noch übers Doping geblabbert. Und da so wird es wahrscheinlich sein in den also in der Rahmenberichterstattung, dass natürlich dieses Russland-Bashing dort fortgeführt wird. Doping wird sicherlich auch ein Thema sein. Aber mein Gott, erwarten Sie ernsthaft was anderes. Bei der Tour de France ist aus der Berichterstattung selber, denke ich, wird es aber weitestgehend rausgehalten werden. Dass man das bei der Tour de France sehr aufs Doping reduziert hat in den Öffentlich-Rechtlichen, hat auch ganz massiv damit zu tun, dass es eigentlich faktisch keinen deutschen Tour de France-Fahrer gibt, der als Chancen hätte, diese Rundfahrt zu gewinnen. Gäbe es den, würde man diesen Sport mit etwas mehr Respekt behandeln, da bin ich überzeugt. Das denke ich auch, ja. Ja, dann sind wir durch. Ja, mit der Tour de France schon. Also Putin ist auch dabei, das wollten wir ja nochmal erwähnen. Spielt ohne Stürmer. Und, hat Sané nach Hause geschickt. Ne? Hat Sané, ja, aber bitte mit Sané. Nach Hause geschickt, er hat ihn gar nicht mitgenommen. Wieso, war der nicht mit? Und dann gehörte der nicht zu den vier Spielern, die nachher wieder wegfahren mussten? Ach so, nein. Aus dem Trainingslager. Ja, aus dem Trainingslager, genau. Das war ja in Österreich. Eben, ne? Eben. Also ich meine, das kommt auch darauf an, wie Putin in Szene gerückt wird. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie die russische Nationalmannschaft abschneidet. Naja, da hat Edmund Stoiber hat ja eine brillante Analyse gebracht bei Anne Will. Lebt er noch, ja. Da habe ich einen Podcast drüber gemacht. Großartiger Auftritt war das, den da. Ich glaube, bei Anne Will oder Maischberger, irgendeines von diesen TV-Talk-Schnitten jedenfalls. Jedenfalls sagte er, da war die Rebecca Harms, die Russland-Freundin, die spezielle. Anne Will, ja. Genau. Und das war Anne Will, genau. Und die fing dann an, Putin würde die Tribüne des Stadions nutzen, um für sich und Ding, Ding, Dong und so. Naja, der typische Harms-Style halt. Mhm. Und Stoiber sagte dann nur irgendwann so, er weiß gar nicht, was sie will irgendwie. Sportlich ist die russische Nationalmannschaft fernab von Gut und Böse und die werden wahrscheinlich sowieso in der Vorrunde ausscheiden. Also von daher wird das sowieso eine ganz, ganz kleine und ganz, ganz kurze Bühne für Putin sein. Denn wenn die Russen erstmal ausgeschieden sind, ja, dann hat das Ganze für ihn sowieso jetzt nicht mehr so diesen schillernden Wert, den Rebecca Harms da unterstellt. Wobei die ist ja sowieso, die ist ja... Also wart mal ab, nicht die Torhüter und Torjäger der Gegnermannschaften werden erstmal mit Novichok ausgeschaltet und dann wird Russland Weltmeister. Ja, das kann sein, ja. Mhm. Ja, Nordkorea ist gar nicht dabei, gell? Nee, Nordkorea war, glaube ich, noch nie bei der WM dabei. Doch, doch. Ehrlich? 2014 in Brasilien. Du kennst dich echt aus, Roberto, ne? Ja, ich weiß. Der Roberto ist ein echter Spezialist, finde ich. Ein richtiger Fachmann. Endlich hat es einer erkannt. Ja. Da war doch eingeladen, oder denkst du etwa, weil er so Artikel schreibt. Naja, hör mal, Fußball, da kenne ich mich schon aus. Macht mal eben eine Rückblende bis ins Jahr 1934, das könnte ich gar nicht. Was willst du denn da wissen? 34 war Italien-Weltmeister, 38 auch, 30 war es Uruguay. Ja, das meine ich ja, dass du das so weißt. Du bist so eine zu Fleisch gewordene Statistik. Dann gab es zwischen 38 Tabelle. Und 50 gab es keine Weltmeisterschaft. Klar, warum? Warum? Ach so. Stimmt. Das hast du ausgeblendet. Ich denke, Mensch, der Zeitraum kommt mir bekannt vor. Ja, okay. Ja, ja. 1950. wurde dann Uruguay Weltmeister und zwar in Brasilien und zwar im letzten Spiel. Da gab es am Ende kein richtiges Finale, da gab es eine Gruppenphase mit vier Mannschaften und im entscheidenden Spiel hat Uruguay gegen Brasilien gespielt und da hat Uruguay im Maracanã-Stadion 2-1 gewonnen. Das ist eines der größten Traumata, das brasilianische Volk offenbar je erlebt hat. Oder Traumen. Der Schatten über dem Maracanã. Exakt. Ja. Ah, das könnte in Russland auch passieren, wenn da Moskaus Finale ist. Russland gegen England. Ist England dabei? Nein. Also, dass im letzten Spiel der Weltmeister ermittelt wird, so viel steht fest. Da lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster. Das ist ja noch ein bisschen anders als damals in Uruguay. Nee, ich finde Ich finde England interessant. Ich finde es sehr interessant, dass England eigentlich von vielen Leuten zu jedem Turnier immer wieder als einer der Mitfavoriten genannt wird. Wir müssen aber doch mal ehrlich sagen, die großen Zeiten der englischen Nationalmannschaften ist ungefähr seit 1966 vorbei. Also da gehe ich mit, da gehe ich mit. Das ist, die spielen einen Fußball wie in den 80ern. Lexikon, Roberto, dann nimm doch mal bitte die Bilanz der letzten 5 Spiele Deutschland gegen England. Du, das kann ich dir so nicht sagen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich... Die Deutschen. Ich kann mich jetzt täuschen, aber ich bin der Meinung, dass Deutschland die letzten 5 Spiele alle verloren hat gegen England. Ja, okay, aber meinetwegen. Ich täusche dich tatsächlich 5 Spiele nicht, aber andererseits, was hat das für eine Bedeutung? Wenn die sich zu einem Freundschaftsspiel treffen, ja und, da hat man halt verloren. Na und, am Ende zählt doch das, was beim Turnier rauskommt. Also bei Freundschaftsspielen sammelt Löw sowieso immer nur Erkenntnisse, da interessieren ihn die Ergebnisse im Prinzip überhaupt nicht. Das ist so. Das ist faktisch so. Und B ist es so, was Turniere angeht, haben die Engländer, also ich bin jetzt kein Statistiklexikon, das jetzt hier irgendwie vor dem Mikro sitzt oder so, aber gefühlt, sag ich mal so, gefühlt geht ja immer. Gefühlt hat England in den letzten, was weiß ich nicht, 2, 3 Weltmeisterschaften, Europameisterschaften immer miserabel ausgesehen. Ich finde nie, dass die wirklich gute Spiele gemacht haben. Oder was? Das liegt einfach daran, dass die tatsächlich immer noch eine, naja, sehr wohl schon modernere Variante des Kick-and-Rush spielen, wie man es Anfang der 80er oder auch Mitte der 80er auf der Insel gespielt hat. Also lange Bälle, weite Bälle, Kopfballstärke. Ja, aber da kriegst du doch nichts mehr hin. Mit dem Nein, so spielt man heute keinen Fußball mehr. Das erzählt mal den Griechen. Was? Wie bitte? Das erzählt mal den Griechen. Sowas mag mal gut gehen beim Turnier. Die Griechen sind auch Europameister geworden, aber das war doch keine anhaltende Sache. Ja, die Ideen sind vom McDrive direkt zum Europameisterschaftstitel irgendwie. Aber das kann mal passieren, aber das sind Ausnahmen. Und da stimme ich auch Roberto schon zu. Das klappt immer weniger, weil die Spielsysteme inzwischen sowas von komplex sind. Und wie ich vorhin schon mehr scherzhaft gesagt habe, dass jeder eigentlich alles spielt, da ist ja was dran. Und deswegen kannst du auch ohne Stürmer losfahren irgendwie. Im Prinzip kann jeder Tore schießen und kann jeder Tore verhindern. Und da kannst du mit Kick and Rush und langen Pässen und so irgendwie, ob du da jetzt mit so einem 30-Meter-Pass mal Glück hast und vielleicht mal eine gesamte Abwehr überspielst, das kann vielleicht mal passieren, aber das ist verschwindend gering. Im modernen Fußball geht es im Wesentlichen um Ballbesitz. Also möglichst viel Zeit des Spiels auch den Ball zu halten. Je länger du den Ball hast, desto mehr Möglichkeiten hast du natürlich, ein Tor zu erzielen und den Gegner nicht zum Zug kommen zu lassen. Und die Engländer spielen das Gegenteil davon. Die wollen möglichst weit spielen, die wollen den Ball nicht halten. Da gibt es also wenig Staffetten. Nein, so kann man heute nicht mehr spielen. Roberto, du erzählst jetzt natürlich, ist es klar, wenn du jetzt alle Optionen hast, dann mag das die neueste taktische Variante sein, da gebe ich dir ja recht. Aber es kommt natürlich auch mal auf die Spiele an, die du hast. Hätte, um bei meinem schönen Beispiel Griechenland zu bleiben, Otto Rehhagel damals ein modernes Spielsystem dort adaptiert, wären sie in der Vorrunde ausgeschieden. Selbstverständlich. Er hat halt nur Spieler gehabt, die den klassischen Rumpelfußball, wie es heißt, spielen können. Und das hat er ganz hervorragend mit denen gemacht. Ja, das hat stimmt. Aber damals auch noch funktioniert. Das funktioniert heute nicht mehr. Nein, ich bin halt der Meinung, es kann schon funktionieren. Natürlich hat Griechenland eine ganz andere Rolle gespielt. Die waren Underdog und die haben Fußball gespielt, um den Gegner sozusagen in seinem Spielaufbau zu zerstören. Die Engländer haben ja an sich selbst einen ganz anderen Anspruch. Die wollen den Gegner ja gar nicht zerstören. Die wollen mit dieser sehr altmodischen Art und Weise ein Spiel gestalten. Also gestalten. Und das funktioniert nicht. Ja. Dann kommt aber dazu, ich finde, man kann die Engländer nicht so aus dieser Nummer rauslassen. Die Engländer haben wie die Deutschen auch. Der deutsche Fußball war Mitte der 90er Jahre in einer schweren Krise. Das muss man ihm tatsächlich zugutehalten, dass er, was die Jugendförderung betrifft, ganz stark nachgelegt hat und wirklich auch gute Jugendzentren heute hat. Also beispielsweise auch in Freiburg gilt als eines der besten. Mhm. Das haben die Engländer nie auf die Reihe gebracht. Die haben eine teure Liga, die investieren Millionen Pfund in ihre Liga. Es sind viele ausländische Stars da. Es gibt natürlich auch ein paar englische Stars. Aber so richtig Weltklasseformat hat keiner der englischen Spieler. Das hätte man ändern können, da war aber nie Interesse da. Ja gut, das ist richtig. Das ist natürlich die Verbandsarbeit, während in England das Geld regiert bei den Clubs auch durch die FIFA und durch die FA und UEFA ist es ja hauptsächlich, die dafür zuständig ist, durch die Regularien viel zu wenig Druck gemacht wird, dass einheimische Spieler in den Clubs spielen müssen. Da müsste noch wesentlich mehr gemacht werden. Ich glaube, die FA ist da auch schon mittlerweile jetzt dran, aber bis da die ersten Ergebnisse kommt, das dauert natürlich noch. Aber wie kann das denn gehen in einer globalisierten Welt? Das geht doch nicht. Doch, das geht, klar. Du meinst so eine Ausländerregelung oder wie? Ja, genau, richtig. Das gab es ja schon mal, das gibt es ja schon seit, naja, Bosman-Urteil ist ja letztlich darauf zurückzuführen. Mhm. Was war, erklärt mir das mal eben, dieses Bosman-Urteil, was war das noch? Das war, glaube ich, 1996, da hat dieser, wie hieß denn der mit Vorname? Bosman. Rainer, ist ja egal. Ja, okay, also Wolfgang Bosman war es. Na gut. Rainer Wolfgang Bosman. Hm. Da war es ja im Wesentlichen so, dass er, sein Vertrag ist ausgelaufen und sein Verein wollte noch eine Ablösesumme haben. Damals war das tatsächlich üblich. Also du hast keinen Vertrag mehr gehabt und konntest trotzdem nicht einfach wechseln. Und das hat er ausgehebelt. Und in dem gleichen Atemzug, da gab es dann viele Entscheidungen, da hieß es dann auch, dass es nicht mehr statthaft ist, dass man EU-Ausländer innerhalb der EU sozusagen als Ausländerkontingent zählt, sondern die müssten als Inländer gezählt werden. Aha. Und dann war diese Ausländerregelung enthebelt. Und okay. Und jetzt... Ja. Soll sie wieder eingeführt werden oder anders? Nein, das sagt jetzt Jens. Nein, die gibt es in verschiedenen Verbänden in ganz unterschiedlicher Form. Die EU-Gesetze, die sagen ja nur, dass EU-Ausländer nicht benachteiligt werden dürfen. Und deshalb hast du momentan in den meisten europäischen Fußballligen hast du die Regelung, dass EU-Ausländer im Grunde wie Inländer gelten und es nur noch darum geht, dass Nicht-EU-Ausländer, dass die reglementiert sind. Ah, da gab es doch, glaube ich, auch nach dem Brexit irgendwie noch so ein paar Diskussionen, von denen die Spieler in England behandelt werden oder so, ne? Ja. No. Das habe ich auch noch am Rande mitgekriegt, ja. Okay, wo waren wir? Fußball-Weltmeisterschaft, ja. England, aber England ist keine Nummer, da brauchen wir gar nicht weiterreden, das wird eh nix. Nee, aber unsere Jungs sind eine Turniermannschaft, so viel. Ach, sag doch nicht immer unsere Jungs. Komm, nochmal 5 Euro. Ja, ich muss das kurz erklären für die Hörer, das ist ein Insider. Roberto hat nämlich, als wir den Podcast geplant haben, hat er gesagt, Hauptsache wir machen kein unsere Jungs Geschwafel. Und da habe ich versprochen, dass wir das nicht machen. Also musste ich jetzt mindestens 2-mal unsere Jungs sagen, ist ja klar. Das finde ich schrecklich. Die haben alle Millionen auf dem Konto und du sagst unsere Jungs. Ja, also das passt doch überhaupt nicht. Ja. Naja, in Köln wurden ja auch unsere Frauen. Das sagt man so. Ja. Das ist ja jetzt ein Vergleich. Ja, finde ich schlimm. Das ist mir zu fraternisierend. Also, ja. Naja, also, gut, jedenfalls, unsere bezahlten Fußballprofis, ich denke schon, dass die eine vernünftige Rolle spielen werden. Also Vorrunde ist ja klar. Ich tippe mal auf mindestens 4/2-Finale. Ja. Na? Viertelfinale wird es auf alle Fälle, wahrscheinlich. Ja. Ach nee, Quatsch, ich habe ja gesagt, dass sie Weltmeister werden, ne? Also dann tippe ich natürlich aufs Finale, ist ja klar. Aber du hast recht, sie erreichen mindestens das Viertelfinale, weil wenn du sagst, die werden Weltmeister. Ja, stimmt, kann ich gar nichts Falsches sagen. Du bist so logisch in allem, was du sagst. Aber an zweiter Stelle würde ich Spanien sehen. Spanien würde ich die Weltmeisterschaft auch zutrauen. Ja, die haben aber gerade den Trainer ersetzt bekommen, weil Julen Lopetegui ist ja jetzt zu Real Madrid gewechselt. Und jetzt haben sie... Ja, und jetzt haben sie Fernando Hierro, das war ein Verteidiger bei Real Madrid. Also wenn das, ich sag mal so, wenn er so drin, wobei es ist ja Quatsch, die WM geht ja morgen los und der kann kaum noch Auswirkungen, also kann ja kaum noch die Mannschaft beeinflussen. Aber langfristig betrachtet, wenn er die Mannschaft so führt, wie er Fußball gespielt hat als Abwehrspieler, naja, dann ist das, glaube ich, nicht so förderlich für den spanischen Tiki-Taka-Fußball. Was hat Jogi Löw eigentlich früher für Positionen inne gehabt, also als er noch gespielt hat? Blutgrätsche. Sekretärin von Klinsmann. Nein, ohne Scheiß. Der, was war der? Abwehrspieler, Stürmer, Mittelfeld? Was hat er gespielt? Man weiß so wenig über Jogi Löw. Ich glaube, der hat beim eigentlich. SC Freiburg mal gespielt. Ich glaube, in der zweiten Liga höchstens. Also der hat nie in der Bundesliga gespielt. Und ich meine, dass er Mittelfeldspieler war. War aber keine große Nummer, also muss man jetzt nicht recherchieren. Waren aber viele andere erfolgreiche Trainer auch nicht, ne? Eben. Also jetzt nee, ist auch keine zwingende Voraussetzung. Nein, also sie dann natürlich. Wie man bei schon. Lothar Matthäus sieht. Ja, der, das ist ja umgekehrt. Der war erfolgreicher Spieler. Ja, ich wollte damit nur sagen, man kann guter Spieler sein und ist trotzdem ein scheiß Trainer. Ja, logisch, ja? Klar. Auf jeden Fall. Also da ist Lothar Matthäus natürlich das Paradebeispiel. Aber er ist ein großartiger Mensch. Ja. Und auf seine Art ein ganz toller Redner. Er ist sicherlich ein großartiger Mensch. Er überzeugt auch viele Frauen. Er heiratet sie halt dann auch gleich immer. Und ja, also ich glaube schon, wenn einer ständig Frauen hat, kann er ja kein schlechter Mensch sein, oder? Deswegen ist einer, der bei der Jugend ankommt. Andi Brehm. Der war gut. Andi Brehme war übrigens in Moskau in der Universität, habe ich vorhin im Radio gehört, und hat da fußballerische Weisheiten von sich gegeben, wie zum Beispiel, ich glaube, er hat gesagt, dass die Anforderungen, als er noch aktiv war, ziemlich hoch waren, besonders an ihn selbst. Das ist schön, ne? Andi Brehme ja, ist auch, das ist auch so, das ist auch so der Intellektuelle unter den Matthäus-Leuchten des deutschen Ex-Profi-Fußballs, Andi Brehme. Ich mag ihn irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag ihn. Die Anforderungen waren hoch, besonders an mich selbst. Ist doch schön, oder? Herrlich, herrlich. Ja, na gut, okay. Morgen geht's los. Russland gegen Saudi-Arabien ist ja auch eine schöne Begegnung. Ja, super spannend vor allen Dingen, ne? Ah, das glaube ich tatsächlich. Also das wird eine enge Kiste. Aber ich schätze mal, das gewinnt Russland, glaube ich. Ich sage da jetzt mal gar nichts zu. Doch, mach mal bitte. Es ist ein Podcast hier. Du kannst doch hier nicht sagen, dass du gar nichts sagst. Ja, das ist das Problem der Kommerzialisierung. Auch mit diesen aufgeblähten Gruppen mit 32 Mitgliedern. So eine Mannschaft wie Saudi-Arabien hat dabei der WM nichts verloren. Ich bitte dich. Genau, das war ja vorhin schon meine Botschaft. Das macht die vor. Ja, na klar. Was war das denn gerade? Du hast gerade gesagt, dass das ein knappes Ding wird. Das weiß ich ja so ein bisschen, ne? Naja, gut, aber ich meine, soweit, also fußballerisch, denke ich mal, ist Russland auf jeden Fall stärker einzuschätzen als Saudi-Arabien. Aber dass zwischen den beiden jetzt Welten liegen würden, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Das würde ich schon sagen. Ja, das würde ich nicht sagen. Du schon, ne? Das ist ungefähr so wie zwischen Bayern und Schalke. Also. Wer macht denn da immer diese Düdelüt-Geräusche? Hört mal auf damit. Hallo? Ist da einer raus? Ich glaube, Roberto ist raus. Hallo? Hört man mich jetzt? Ja, du warst raus, glaube ich. Ich schreie schon die ganze Zeit Hallo und, und kein Mensch reagiert. Also man hat mich offenbar nicht mehr gehört. Und ich denke, was sind das für komische Geräusche hier? Das war gerade eine anspruchsvolle Minute. Ja, hat stimmt, richtig Spaß gemacht. Ich habe über Bremen geredet und ich habe gesagt, der ist mir schon allein sympathisch, weil er nie beim FC Bayern war. Da kam überhaupt keine Reaktion, als wäre ich gar nicht da. Nee, aber mit Bremen sind wir jetzt auch durch. Wir sprechen jetzt über Russland gegen Saudi-Arabien. Nee, das lasse ich drin. Wir sprechen über Russland gegen Saudi-Arabien. Und ich habe gesagt, dass das eine knappe Nummer wird, dass Russland gewinnt. Und Jens vertritt den Standpunkt, dass es überhaupt keine knappe Nummer wird, sondern Russland um Klassen besser ist als Saudi-Arabien. Und ich wiederum gesagt habe, so einen Riesenklassenunterschied zwischen Russland und Saudi-Arabien sehe ich fußballerisch nicht. Roberto, dann sag du doch mal, wie du das siehst. Ich kann Saudi-Arabien natürlich schlecht einschätzen, aber tatsächlich hat Saudi-Arabien 1998 das Achtelfinale erreicht. Und das könnte durchaus, warum auch nicht, passieren. Ja? Ach so, du sprichst jetzt nicht über das Eröffnungsspiel morgen, sondern gleich, dass sie die Vorrunde überstehen. Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Ach, wer weiß. Nein, nee, das glaube ich nicht. Wer weiß. Oh, dann wette doch, du kannst ja aus deinem Expertenwissen, kannst du ja richtig viel Geld machen, wenn du diesen forschen Tipp bei irgendeinem Online-Wettanbieter abgibst, das ist eine richtig gute Quote. Das gibt's, aber nein, das muss ich jetzt nicht unbedingt tippen, aber ich finde einfach, man kann im Vorfeld schlicht sagen, ob eine Mannschaft grundsätzlich keine Chance hat, außer es ist England, da bin ich überzeugt, aber es ist tatsächlich, so ein Turnier ist ein Selbstläufer und wenn du da dein erstes Spiel gewinnst und warum sollen die nicht gegen Russland gewinnen, dann kann das schon reichen. Drei Punkte könnten schon reichen, theoretisch. Okay. Für mich das absolute Unwort des Turniers wird wieder sein Geheimfavorit. Du hast ja immer deine Geheimfavoriten. Belgien ist immer Geheimfavorit. Die sind, glaube ich, seit den 80ern. Ja. Waren sie schon Geheimfavorit. Die werden wahrscheinlich diesmal auch im Achtelfinale ausscheiden oder sowas in der Art. Ach, die sind mit England in einer Gruppe. Das wird interessant. Also der Geheimfavorit und Robertos Geheimfavorit spielen gegeneinander. Wahrscheinlich kommt Tunesien. Nein, Saudi-Arabien ist nicht mein Geheimfavorit. Also die Tanke hier um die Ecke, die hat auch einen Geheimfavorit. Das ist irgendwie aus der Bäckerei, die da noch einbegriffen ist, so ein kleiner Hotdog. Der Hotdog heißt Geheimfavorit. Das haben die so, die spielen wahrscheinlich auch mit diesem Wort Geheimfavorit. Also schön, dass du auf diesen Punkt kommst. Ich wollte nämlich das auch noch ansprechen. Wisst ihr, was mich so richtig nervt? Ja, nein. Du gehst heute in den Laden und du kriegst sämtliche Artikel mit Deutschland fahren, mit einem aufgedruckten Fußball, als müsste jeder Honk wirklich teilhaben an diesem Turnier. Du kannst sogar Scheißpapier kaufen, wo Fußbälle drauf sind. Das gibt's doch nicht. Ich finde das so geil. Ich stelle mir bei solchen Sachen immer die Gesichter von unseren antideutschen Freunden vor. Für die muss das doch eine nervliche Tortur sein, biblischen Ausmaßes. Also ich muss sagen, ich kaufe das Zeug auch nicht. Ich kaufe das Zeug auch nicht, aber allein damit konfrontiert zu werden, das ist doch schlimmer, wie wenn jetzt ein gläubiger Muslim durch einen Pornoladen läuft. Also jetzt, du machst hier Vergleiche. Das muss ich alles zensieren. Dann wird nichts zensiert hier. Na gut, dann zensiere ich es nicht. Du kannst sogar Berufsunfähigkeitsversicherungen mit WM-Bonus abschließen. Das ist also unglaublich, wirklich. Und wisst ihr, was mich extrem stört? Nein. Dieses klischeehafte Bild, man muss, also zur WM ist wichtig, eine Bratwurst zu haben, ein Bier zu haben und billig Chips. Als sei das das Wesen des Fußballspiels. Und das kotzt mich so an. Ich kann beim Fußballspiel nichts essen, ich kann nichts trinken, ich will einfach das Spiel sehen. Roberto guckt zu viel Fernsehen, das ist ja so die Werbemasche der Bratwurst- und Bierhersteller. Also das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ja, auch mal einkaufen, weißt du. Klar, bei dir im Elfenbeinturm, da wird das erledigt, aber ich muss das selbst machen. Ja, ich frage mich nur, ob ich den Chateau Petrus aufmache, den Kontroll. Oder vielleicht doch mal einen guten, alten, gepflegten Whisky, man weiß so wenig. Alice Weidel übrigens, die ist, also ich gucke ja die meisten Spiele im Fernsehen an, ne? Und da applaudiere ich sowieso nicht. Und nee. die fährt doch auch nicht nach Russland. Also ich applaudiere durchaus, wenn ich es im Fernsehen anschaue. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, klar doch. Klar. Das ist ja wie, wenn man im Kino sitzt und einem Schauspieler applaudiert. Ich sitze hier bei uns auch im zweiten Untergeschoss im Heimkino zusammen mit meinem Gärtner und mit der Köchin und da freuen wir uns. Ja, wenn man, okay, aber ich guck fast alle Spiele ja immer alleine. Zur WM steigst du schon mal hinab. Ja, nee, das klingt jetzt melancholischer, als es ist. Ich kann dich ja von meinem Heli abholen lassen. Nein, ich bin leidenschaftlicher Fußball-Alleingucker, weil mir dann keiner reinquatscht und ich auf Pause drücke. Weil du so dummes Zeug erzählst, dass keiner mehr mit dir gucken will. Nein, umgekehrt. Ich will mit keinem gucken. Ich will hier keinen haben, wenn ich Fußball gucke. Also, so, wenn ich dann wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, ausnahmsweise mal hier Showview oder wie heißt das da? Showview. Oder vielleicht mal in der Kneipe gucke oder Public so. Public Viewing also, meinst du? Public Viewing, genau. Showview war doch mal dieser Kasten, wo man Aufnahmen machen konnte. Ja, oder? Genau. Für die guten alten am Videogerät. Ja, ich meinte jetzt, ich dachte auch an Teamspeak kurz und dann dachte ich noch an was anderes. Aber ist egal. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich das nächste Spiel wieder alleine gucken kann. Da quasselt mir keiner rein. Ich gucke das in Ruhe an. Wenn es sein muss, kann ich auf Pause gehen. Oder wenn eine Szene mal so gut ist, dass sie mir so richtig gefällt, dann kann ich auch noch mal kurz zurückspulen und so. Da klatsche ich doch nicht. Ich meine, würde die klatschen? Ja, klar. Ach, du hast doch so ein System, wo man vor- und zurückspulen kann. Das System heißt Receiver, ja. Ah, ja. Das ist innovativ. Ja, also beim Fußballspiel ist das ist, wie soll ich sagen? Das ist dekadent. Nennen wir es doch, wie es ist. Das ist dekadent. Ein Fußballspiel muss sofort gesehen werden. Das ja, genau, genau, genau. Genau. Und aufgrund dieser scheiß Einstellung gucke ich lieber alleine, weil ich dann nämlich selber entscheiden kann, mache ich Pause oder gehe ich mal zurück oder so. Da kann mir keiner reinquatschen irgendwie. Mit euch zum Beispiel würde ich auf keinen Fall Fußball gucken. Du bist ja auch so ein Noob. Mit dir wollen wir auch nicht gucken. Die nee. Nachbarschaft, die jubelt schon und du tust noch so, als müsstest du. Weißt du, Tom, du bist so ein Typ, der sitzt dann mit den Frauen zusammen am Tisch und unterhält sich, wer die schönsten Trikots hat. Quatsch. Das ist genau die Sache, die ich mag. Nein, ich guck ja immer erst, wenn alle schon schlafen. Allerdings ist da tatsächlich der Nachteil bei solchen Turnieren dann wirklich, wenn dann in der Nachbarschaft laut gejubelt wird, dann habe ich natürlich mehr Informationen, als ich jetzt eigentlich haben das wollte. Ist das ist ein sehr interessantes Phänomen, vor allen Dingen Roberto in der Großstadt, dem wird das ein Begriff sein, weil du hast ja immer so ein Lag, so eine Zeitverzögerung zwischen den verschiedenen Übertragungswegen. Ja, das stimmt, ja? Ein paar Sekunden teilweise, ne? Ja, und gerade bei Länderspielen, die ja doch von vielen Nachbarn dann auch geschaut werden, ist das immer sehr ärgerlich, wenn man dann so die modernste Technik hat, die hat ja meistens den größten Lag, während die Leute mit einem normalen Antennenfernseher das als erstes sehen und dann schreien sie mal schon Tor, während bei dir noch nicht mal der Eckstoß angeschossen wurde. Ja, ich meine, ich glaube, am frühesten sehen die Tore die Leute mit Schüsseln auf dem Balkon oder auf dem Dach oder so. Nee. Doch, ich glaube, das geht am schnellsten. Also am langsamsten ist Kabel, das weiß ich. Ja, Am das schnellsten stimmt. ist aber, glaube ich, ist Antenne, glaube ich. Ah, das kann sein, ja. Ja, das stimmt. Aber im Grunde genommen sieht man dann ein Tor oder hört man auch ein Tor dann im Prinzip innerhalb von 5 Sekunden gleich dreimal oder so, ne? Ja, und jetzt durch die Verbreitung des Internetstreamings, das ist ja noch langsamer als Kabel, Ja. wird das noch lustiger. Naja, ich hoffe dann immer meistens, wenn sie dann jubeln, dass es vielleicht ein vorschneller Jubel war. Das gibt es ja dann auch, Ja. dass der Ja, Ball gar nicht drin war und dann so. kommt der Videobeweis oder so. Das ist Und der Schrecken des Fußballs. Also dann sowas ist ist es, Gamecocks, oder wie das heißt, ja. dann ist es halt doch noch spannend irgendwie. Auf eine andere Art und Weise, wie Nein, was den da bin Videobeweis ich völlig findest. dagegen. Das ist die größte Scheiße, die es gibt. Unsinn. Kompletter Unsinn. Och, ich habe da Also wir bestimmt. sind, ich habe letztens, das ist tatsächlich, irgendwo was gesehen, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Da hat man eine Szene gezeigt, die irgendwie dann nach dem Videobeweis auch nicht behoben wurde. Und dann hat doch dieser Kommentator tatsächlich gesagt, diese Szene war aber klares Abseits. Und dann hast du diese Szene gesehen und dann war das wirklich, ich sag mal, eine Handbreit im Abseits. Und der sagt klares Abseits. Das verursacht nämlich der Videobeweis, dass man diese Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters immer hinstellt, als sei das eine ganz klare Entscheidung, die er ja eigentlich sehen müsse. Deswegen braucht man jetzt den Videobeweis. Und abseits zu erkennen, wer Fußball gespielt hat, wer ein bisschen ab und zu mal ein Spiel pfiffen hat als Schiedsrichter, weiß, dass das eine höchste Konzentrationsaufgabe ist, die man nicht immer wirklich richtig entscheiden kann. Aber so zu tun, als seien diese Entscheidungen quasi aus dem Ärmel zu schütteln, das ist schon ganz schön arrogant. Den Eindruck habe ich jetzt nicht. Auch habe ich schon. Nö. Also ich meine, ich stimme dir zu, abseits zu erkennen, das ist tatsächlich, das ist eine Sache von Zehntelsekunden und unglaublich schnellen Bewegungen. Also der Und ich sag Verstand, mal so, wie du stehst. als Beckenbauer noch gespielt hat, da war das relativ einfach. Die haben sich ja bewegt wie die Schnecken, aber heute ist das wird im Fußball in einem Tempo gespielt. Da ist es kaum mehr möglich, das mit dem menschlichen Auge irgendwie auf die Ja, Reihe zu außerdem hatten die kriegen. einen Libero, der stand im Zweifel sowieso immer hinten drin. Und wenn der Libero nicht richtig Fußball spielen konnte, dann nannte man den Ausputzer, dann stand er sowieso quasi am Elfmeterpunkt und hat bloß noch alles rausgeschlagen. Da gab es ja fast gar keinen Abseits. Das habe ich übrigens früher beim Fußball Ich erinnere mich, in der Jugend haben wir mal, ich weiß gar nicht, was, A-Jugend oder so, da kam der Schiedsrichter zur Passkontrolle in die Kabine und dann hat er zu uns gesagt, so, hat er gesagt, Abseits pfeif ich überhaupt nicht. Wenn du hier gemacht. richtig Fußball spielst, dann gibt es gar kein Abseits. An der Stelle übrigens ganz kurzen Hinweis an unsere Hörer. Wir unterhalten uns jetzt nur noch und nehmen das auf. Also, wenn ihr jetzt aussteigen wollt, geht gerne, ist kein Thema. Haben wir vorher was anderes gemacht? Vorher haben wir uns offiziell unterhalten, jetzt und Ach unterhalten so. wir uns weniger Ja. offiziell. Redet ihr mal weiter, ich hole mir noch mal ein Bier. Wir sind ja jetzt aus der offiziellen Nummer raus. Ich hole mir eben Bier, ich bin gleich wieder da. Macht mal ruhig Ja. weiter. Hol dir mal ein Bier, ja. Bier, siehst du? Bier, Bratwurst, Chips. Roberto, was ist denn dein Lieblingsspieler, auch historisch? Oh, ich finde, das ist so schwierig, weil ich tatsächlich mittlerweile, also als junger Mann war das was anderes, als junger Mensch war das was anderes. Aber ich finde, Spieler sind eigentlich nur Personal, sind alle austauschbar. Da bin ich wirklich sehr, ja, Dann denkst sehr du ja sehr neutral. systemisch. Ja. Also es ist tatsächlich fast jeder austauschbar. Wenn ich jetzt aber sagen müsste, Lieblingsspieler, das wäre wahrscheinlich überhaupt kein wirklich Bekannter. Da würde ich vielleicht Piotr Nowak oder Bernhard Trares nehmen. Die waren mal richtig gute Fußballer bei 60. Ja, Trares Erinnerst du sagt dich es daran? ja vom Namen her Ja. schon. Vom Namen aber auch nur. Aber es waren halt keine ganz Großen. Ja. Ja, ich wollte natürlich jetzt solche Leute wie Maradona oder Eric Cantona nehmen, die halt auch abseits des Spielfeldes durch ihr ja, unkonventionelles Wesen Akzente setzen Wenn du konnten. sagst, Cantona abseits des Spielfeldes, denke ich an die Szene mit dem kurzen Vortritt. Moment, Moment, Moment. Für die Hörer als Hintergrund. Er wurde von einem ja, echten Fan angepöbelt und hat dann Nice. einem, ja, und Für hat die dann Hörer, Roberto, für die Hörer, nicht für dich. für die Hörer und dann mit einem Kung-Fu-Sprung aufs Gesicht gezielt, hat aber nur die Brust getroffen des Fans. Dadurch ist er ja dann auch besonders berühmt geworden. Ich Wer glaube, war ich das? Wer glaub, war der hat das? sogar eine Haftstrafe auf Eric Bewährung bekommen Cantona. dafür, ne? Wer war das? Eric Cantona. Cantona, ja. Ah, okay. Ja, ansonsten ein sehr unglaublich engagierter Mensch, der auch sehr, ja, sehr links positioniert war. Also, weiß ich, alles kein Ding, aber nenn mich zivilisiert. Ich finde, das macht man trotzdem nicht. Zivilisiert. Naja, jemandem jetzt irgendwie ins Gesicht springen zu wollen, also das kenne ich noch so früher im Grünspan auf dem Kiez in Hamburg auf der Reeperbahn, da wurde das schon mal gemacht. Was ist denn der Grünspan? Grünspan ist eine riesige Kneipe gewesen, da wurden viele Drogen genommen und da liefen schon Videos, als es MTV noch lange nicht gab und so, es war ein sehr geiler Laden. Ich weiß gar nicht, das stimmt, bei Cantona war auch, er wurde da mal Jahre später, wurde er zu dem Thema auch interviewt und was hat der gute Erik gesagt? Er hat gesagt, ja, der größte Fehler war, dass ich nicht nochmal zugetreten habe, das alte Arsch. Gott, wie schrecklich. Ja. Yeah. Ist ja grausam. Wieso? Das ist doch klasse. Nein, hey, das ist doch das Schlimmste überhaupt am Fußball. Deshalb mag ich mir auch gar nicht mehr die Rahmenberichte angucken. Es sind doch diese total abgeschliffenen Interviews mit diesen Bubis da, die durch die PR-Schulung gegangen sind und überhaupt nichts mehr sagen, was auch nur im Ansatz irgendwie Anstoß erregen könnte. Das ist doch sowas von langweilig. Aber Jens, mit Verlaub, das war tatsächlich vor 20 Jahren auch schon so. Vor 20 Jahren war es nur lustiger, weil sie damals eben ihre Rhetoriktrainer noch nicht hatten. Ich meine, wenn du an die Interviews mit Matthäus oder Brehme oder Möller, ja genau. Barster. Wenn du an die zu Barster, ja genau, also wobei Barster, der hatte ja schon wieder was irgendwie. Aber wenn du an die zurückdenkst. Hast recht. Inzwischen, heute sind sie halt alle rhetorisch so geschliffen, dass sie, es ist ja auch egal, welche Fragen sie gestellt bekommen. Sie sagen immer, dass es eine tolle Mannschaftsleistung war und so weiter und so fort. Ja, im Grunde genommen könntest du auch die gesamte, oder sagen wir mal, ist ein bisschen eng, sagen wir mal, die halbe Nationalmannschaft, könntest du auch zu Anne Will setzen. Das wäre genauso gehaltvoll, als wenn du da 4, 5 Politiker von CDU, CSU, SPD, Grüne und. Tom, du hast seit vorgestern, muss ich sagen, sogar noch Linken mit dazu. Das gab es früher auch, natürlich. Aber ich glaube, damals gab es immer, oder früher gab es immer noch irgendwelche Typen, die so ein bisschen herausgestochen haben. Basler sitzt mit einem Weizen, mit einem Glas Weizen und mit Zigaretten beim Koschwitz in der Late Night. Das wäre ja heute undenkbar. Ja, das stimmt. Früher war Fußball ja noch der Proletensport. Dann hast du jemanden dabei gehabt, wie hier Olaf Thon, der immer so getan hat, als wäre er der einzige Fußballer mit Abi. Das war noch was ganz anderes. Ja, das stimmt. Wobei. Lass uns doch mal ganz kurz überlegen. Gibt es noch so Persönlichkeiten jetzt heute? Fällt euch jemand ein, wo ihr sagt, okay, also der hebt sich ein bisschen ab? Lukas Podolski. Ja. Nee, der hebt sich aber eher nach unten ab, finde ich. Ich meine jetzt so. Uli Hoeneß? Ja, aber das ist dann die Management. Ja, aber die Management. Geht in die Schweiz. Das ist die Management-Ebene. Nein, rhetorisch meine ich doch. Verbal. So. Quatschkopf. Ach, rhetorisch nein, muss ich ehrlich sagen. Die sind alle, das ist so ein Einheitsbrei. Und doch, warte mal, Thomas Müller, den finde ich noch in Interviews relativ erfrischend. Doch. Der ist so erfrischend wie Seibert. Ihr sagt mir nicht, wen ich erfrischend finde. Das wollen wir also festhalten. Zum Beispiel, ich finde Özil sehr erfrischend. Der geht auch mal zum Diktator, um ein Foto zu machen. Ja. Der traut sich was. Ja, oder ich meine hier, wie heißt der Kleine noch, der nicht mehr spielt, der große Abwehrchef hier? Der Lahm. Lahm, genau. Also, der hat immer Werbung für die Bild-Zeitung gemacht, da war es vorbei. Ja, und für die Kanzlerin. Lahm ist rhetorisch so ziemlich die geilste neoliberale Wichsvorlage, die man sich vorstellen kann. Ja, na klar. Oh. Noch schlimmer ist hier Christoph Metzelder, der war ja zeitweise sogar eine INSM-Botschafter. Ja, stimmt. Okay, aber der spielt ja schon lange nicht mehr, glaube ich, oder? Oder ist er ins Ausland oder was? Nur noch Experte ist er. Experten sind natürlich auch wichtig. Er hat noch eine Weile bei Real Madrid gespielt, oder? Täusche ich mich jetzt? Nee, da täuschst du dich nicht, das ist so. Also gespielt ist jetzt übertrieben, er war da. Naja, doch gespielt teilweise. Ja, nicht so oft, glaube ich. Ja, teilweise. Ja. Mal was anderes, wie lange wollen wir das noch machen hier? Mach die Stunde voll. Ich glaube, haben wir schon. Nee, 54 Minuten bei mir. Oh ja, 54:18, genau, okay. Ja. Gut, dann machen wir die Stunde voll. Lass uns doch mal ganz kurz versuchen, irgendwie damit wir so das Gefühl haben, so einen roten Faden drin zu haben, dass wir noch mal ganz kurz zur WM zurückgehen, in irgendeinem Zusammenhang. Egal, irgendein Zusammenhang. WM. Macht mal was. Da fällt mir jetzt ein schöner Witz ein. Ja, der Witz ist auch gut. Ja, im deutschen Mannschaftsbus, machen eine Pinkelpause, fahren weiter und merken dann, dass der Trainer weg ist, der Berti Vogts. Ach, der Vogts. Der Vogts. Ja, der Vogts. Birdie. Was sagt Matthäus zu Klose? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den Faden verloren. Hey, der war gut, Mann. Wobei ich sagen muss, ich habe gerade wirklich überlegt, hat Matthäus und Klose, haben die jemals in einer Nationalmannschaft gespielt? Ich glaube, nein. Nein. Dieser Witz gründet also auf falschen Tatsachen. In der Tat. Ich glaube, Matthäus. Alter, was macht er als Vogts? Da bleibt mir das Lachen im Halse stecken. Nein, Vogts war doch weit vor Matthäus, ne? Vogts war bis 98 Trainer. Trainer, entschuldige, ja, ich habe ihn jetzt als Wadenbeißer noch. Nein, der war von 90 bis 98. Ich finde allerdings, dass man den teilweise sehr ungerecht behandelt hat, weil man ständig mit Franz Beckenbauer verglichen hat. Vogts hat gar keine schlechte Arbeit geleistet in der Zeit. Damals war der deutsche Fußball in einer unglaublichen Krise. Es gab eigentlich keine wirklich guten Weltklasse-Spieler. Die Jugendspieler, die nachkamen, die waren alle, naja, mittelfeldmäßig. Also nicht im Mittelfeld, sondern ich meine qualitativ im Mittelfeld. Ich glaube, der hat schon gute Arbeit geleistet. Dann kam ja Erich Ribbeck. Das war auch so eine Stunde des deutschen Fußballs. Dann kam Christoph Daum, fast. Der hatte kein gutes Näschen. Ne? Du vergisst meinen persönlichen Star. Wer war denn das? Uli Stielecker, der war nur Stellvertreter. Ja, der sollte ja. Und dann, der war Co-Trainer, genau. Co-Trainer. Breitner sollte Nationaltrainer werden. Das hätte kein gutes Ende genommen. Das glaube ich nicht. Breitner ist übrigens auch einer gewesen, der so ein bisschen das Maul aufgemacht hat. Ja, das stimmt. Okay. Aber Breitner ist natürlich, ich hatte ja eben nach den aktuellen Spielern gefragt und Breitner ist ja nicht mehr so ganz aktuell. Das stimmt. Der hat allerdings, Breitner war wirklich eines der wenigen Originale. Der hat ja wirklich das Maul aufgemacht irgendwie. Das kann man nicht anders sagen. Mao gelesen, zumindest für die Presse. Aha. Also Mao, ja. Ja, Mao. Ja, ja. Mit Mao Am, das ist die Werbung von früher, die im Fußballstadion stattfand. Muss ich doch erklären, der weiß nicht, was das ist. So. Mao, das ist da im fernen Südosten jemand gewesen, der. Ja, Mao Zedong. Der hat ein kleines Buch geschrieben und ich kenne den. Richtig. Macht mir nichts für ein UFO. Okay, Fußball. Maoisten gibt es gar nicht mehr so viele. Na, Trotzkisten gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele, oder? Nee. Ach, da guck dich mal bei der Linken um. So bei Facebook in unserer Filterblase, da findest du einige. Ja, ich will die vielleicht auch gar nicht sehen, ich weiß es nicht. Okay, abschließende Worte zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Jeder kann jetzt noch mal irgendwas sagen. Da mir nichts einfällt, lasse ich euch anfangen. Okay. Also, dann sage ich noch was. Eigentlich ist es traurig. Ich weiß, als Kind und Jugendlicher habe ich mich immer sehr gefreut auf diese Turniere. Ich habe auch die Panini-Sammelbilder gesammelt und vom Kicker habe ich das Sonderheft gehabt. Ja. Das Original, wie es heute ja immer heißt, vom Kicker. Es gibt ja mittlerweile viele Konkurrenzangebote. Diese Stimmung ist weg. Das habe ich überhaupt nicht mehr und das ist ein bisschen traurig. Das ist so wie Weihnachten, weißt du? Man hat sich als Kind drauf gefreut. Heute ist es so ein das geht an einem vorbei. Und aber liegt es vielleicht auch, also nur mal als These jetzt, vielleicht ein bisschen an dir? Nein, es liegt daran, dass ich natürlich jetzt 40 bin und die Welt anders sehe. Und je älter man wird, desto mehr entzaubert man alles. Und es hat keinen Zauber mehr. Eigentlich ist es so, man kann sich mit 40 auch ins kühle Grab legen. Es gibt nichts mehr zu entdecken. Oh Gott. Meine Güte. Ja, lass mal so stehen, aber ich glaube, dass der Fußball sich auch selbst entzaubert hat, einfach durch die Übersättigung, die man hat. Ja. Sind zu viele Turniere, es wird zu viel gehypt, jedes Wochenende hast du ja ein Top-Spiel, alles vier ist Tage die Woche. Schneller, besser und im Endeffekt ist es eigentlich, wird es dadurch immer langweiliger und immer beliebiger. Ja, das stimmt. Also abgesehen davon, Roberto, es gibt immer eine Lösung, also, ne? Aber gut, ansonsten lassen wir das mal so stehen. Ich sehe es auch so. Diese Übersättigung, die ist schon krass. Also Champions League, Europa, hier, wie nennt sich das? Europa League oder was irgendwie, was dann früher mal UEFA war. Dann hast du den DFB-Pokal. Und dann hast du natürlich noch zusätzlich die Relegationsspiele am Ende der Saison und natürlich die Fußball-Bundesliga inklusive englischer Wochen. Das ist schon richtig. Jetzt fangen wir noch mit so einer Nations League da. Ja gut. Wir haben ja auch englische Wochen in der Bundesliga mittlerweile. Es wird ja auch immer mehr in die Länge gezogen. Genau. In Spanien, also ich meine damit, dass man halt quasi Freitag, Samstag, Sonntag, Montag Spiele hat. Das gibt es in Spanien übrigens schon sehr lange. Da gibt es kaum zwei Spiele, die zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Natürlich außer an den letzten beiden Spieltagen. Da muss ja zeitgleich gespielt werden. Das ist schon eine Übersättigung und ich möchte nur daran erinnern, um auch die Übersättigung zu zeigen, die Champions League dieses Jahr hat Real Madrid gewonnen, eine Mannschaft, die, naja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die schon Meister war, aber Real Madrid hat jetzt dreimal in Folge gewonnen und ist nicht immer Meister gewesen in dieser Zeit. Also da spielen ganz viele Mannschaften letztlich um den Titel mit, die nie Meister waren. Die Champions League ist faktisch überhaupt keine Champions League mehr. Ich erinnere mich 1996, als Franz Beckenbauer kurzzeitig den FC Bayern übernommen hat, hat er gesagt, er möchte Meister werden, weil alles, was hinter Meister kommt, ist eigentlich Verlierer. Und diese Verlierer spielen heute tatsächlich in der höchsten Spielklasse, die es im Fußball gibt. Ja, weil es natürlich auch diese komischen Modi gibt. Du kannst ja auch irgendwie, selbst wenn du Tabellen 15. bist und irgendwie zufällig den DFB-Pokal gewinnst, dann spielst du trotzdem international irgendwie. Also das Ganze ist ja... Das war aber früher nicht anders, weil es gab früher sogar einen Europapokal der Pokalsieger. Da hast du dann automatisch im Europapokal gespielt. Ja, genau. Aber ich denke, wir sind uns einig. Also die Übersättigung ist tatsächlich ein Punkt. Ja. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich, und das hat lange gedauert, dass ich wirklich bei Fußball-Weltmeisterschaften möglichst echt jedes Spiel geguckt habe. Und jetzt bei der letzten war es schon so und bei dieser jetzt in Russland wird es auch nicht anders werden, weiß ich jetzt schon, ja gut, also ein Großteil der Vorrundenspiele werde ich mir schlicht schenken, weil die sterbenslangweilig sein werden, entweder weil gar nichts passiert oder weil, keine Ahnung, Saudi-Arabien von Spanien irgendwie abgeschossen wird. Die sind jetzt nicht in derselben Gruppe wahrscheinlich, das war jetzt nur ausgedacht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten werde ich genau gucken, welche Partien ich dann gucke und spannend und interessant wird es dann sowieso erst in der K.O.-Runde, wenn es dann eben nicht mehr ums Taktieren geht und darum, ob man jetzt Gruppenerster oder Zweiter wird oder so. Und die Übersättigung kommt natürlich erschwerend hinzu. Ich schätze mal, von den WM-Spielen, die jetzt in den nächsten 4 Wochen stattfinden, werde ich vielleicht, und ich bin echt Fußballfreund, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin Fußballfreund, ich gucke grundsätzlich gute Spiele gerne, werde ich vielleicht ein Drittel gucken, mehr schätze ich nicht. Also mehr brauche ich auch nicht. Wie ist es bei euch? Guckt ihr mehr? Ja, ich nehme jetzt schon vor, alle Spiele zu gucken. Schaffen werde ich es wahrscheinlich nicht, weil hin und wieder kommen ja auch mal irgendwelche Termine dazwischen, aber... Ganz ehrlich, ich habe einen Netflix-Account. Ich habe meistens überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas im Fernsehen anzuschauen, auch kein Fußballspiel. Ich werde sicherlich das eine oder andere sehen, aber wenn ich Bock habe, mir was anderes anzuschauen, dann ist es auch okay. Also ich muss nicht unbedingt mir ins Fußballspiel. Ich kann später, kann ich mir die Berichte durchlesen, ich kriege das Ergebnis mit, ich kriege sicherlich die Tore noch 100-mal unter die Nase gerieben. Ich muss es nicht haben. Übrigens, weil du sagst, abschießen, Spanien, Saudi-Arabien abschießen, das ist was man aber bei den Weltmeisterschaften immer beobachten kann. Das Gefälle ist nicht mehr so hoch, dass es wirklich solche hohen Siege von europäischen Mannschaften gibt. Ja, das dachte ich auch eine Weile, bis dann damit begonnen wurde, die Teilnehmerkreise halt immer größer zu machen und dann eben auch Mannschaften anreisen zu lassen, Neuseeland, was weiß ich nicht, oder Saudi-Arabien. Die haben sich... Australien hat sich gar nicht so schlecht geschlagen vor 4 Jahren. Ja, aber das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die Favoriten sowieso wissen, dass sie gewinnen und dann einigermaßen Kräfte schonen. Also keiner hat mehr ein großes Interesse daran, jetzt irgendwie einen Loser-Truppe mit 7. Das ist richtig, Deutschland Saudi-Arabien 8-0 geschlagen. Ja, und ich meine jetzt auch beim letzten Spiel, das war ja, glaube ich, dieses Vorbereitungsspiel gegen Saudi-Arabien, das dann 2-1, glaube ich, nur ausging, ne? War doch so, oder? Ja. Genau, und dann war ja irgendwie das Getöse groß, oh Gott, und was ist mit der Mannschaft los und sie ist formtief und weiß der Henker was nicht. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt irgendwie, was denken die denn eigentlich? Das ist das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM, die geht in einer guten Woche los. Das hätten sie sich sowieso sparen können. Das ist doch klar, dass da... Nur haben sie mal gegen Liechtenstein gespielt und zweistellig gewonnen und Liechtenstein und Saudi-Arabien sind noch nicht großartig. von der Qualität her zu unterscheiden. Also. Aber es interessiert die Spieler einfach nicht mehr. Sie haben kein Interesse mehr daran, da irgendwie eine Truppe 8-0. Dann auch die Berichterstattung, dann hieß es irgendwie, ja Mensch, die müssen doch jetzt für die mentale Stärke müssen sie doch jetzt mal nochmal ein Tor festmachen, damit sie dann auch wirklich mental gut ins Turnier starten. So ein Schwachsinn. Das war für die ein Spiel, auf das sie sowieso keinen Bock hatten. Und Jogi Löw hat dann vielleicht nochmal hier und da die ein oder andere Erkenntnis sammeln können, aber im Grunde genommen, mein Gott. Ich habe mal Uli Kahn zu verdanken, dass alles jetzt immer noch mental sein muss. Also ich finde es ohnehin Quatsch. Also man kann natürlich sagen, ist jetzt toll für die mentale Stärke, wenn man da nochmal 8-0 gewinnt. Man kann aber auch das Gegenteil behaupten. Man kann sagen, das ist eigentlich ganz gut, dass man nur 2-1 gewinnt, weil dann weiß man nämlich, dass das kein Selbstläufer wird bei WM-Turnier. Ja. Also letztlich ist es ja, Kaffeesatzleserei, Dieter Schmidt. Wie schön war das früher, als wir noch so eine Basler und Dieter Eils hatten, die noch gar nicht wussten, wie mental geschrieben wird. Ja, TH, mit TH. Also Arne Friedrich hat ja bei Anne Will gesagt, irgendwie, dass das großartig findet, dass die Deutschen gegen Österreich nochmal verloren haben, kurz vor Turnier. Ja, ihr werdet narrisch, habe ich mir gedacht. Ist doch prima, ja. Ist doch super. Ja. Irgendwie. Und ob sie jetzt Saudi-Arabien 2-1 oder 8-1 schlagen, wen interessiert es denn in letzter Konsequenz? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, Roberto, unsere Jungs, das sind eine Turniermannschaft. Das ist eine Turniermannschaft. In diesem Sinne, ich schätze, wir strapazieren jetzt mal die Hörer nicht weiter über, oder? Nein. Also mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem noch ein ganz kurzes Grußwort an Andi schicken. Mit Andi hätte es natürlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht. Und die Tatsache, dass diese Viererkonstellation, die wir ja angedacht hatten, heute leider nicht zustande gekommen ist, hängt damit zusammen, dass vorgestern bei mir die Technik versagt hat oder auch ich versagt habe oder auch eine Kombination aus beidem. Und darüber hinaus ist die Technik. Ja, ja. Und darüber hinaus Andi in Flitterwochen ist. Also herzliche Grüße von mir aus nochmal in die Lüneburger Heide, wo Andi sich gerade mit seiner frisch Vermählten aufhält und sicherlich was Schöneres macht, als über die Fußball-WM zu sprechen. Wollt ihr Andi auch nochmal grüßen? Müsst ihr nicht. Ja, herzliche Grüße an Andi. Ganz toll. Ja, und er soll seine Hochzeit nachfeiern. Und das ist die offizielle Version. Ich nehme eher an, dass es irgendwas mit Putin zu tun hat. Aber selbst Andi weiß, dass es nichts Schöneres als Fußball gibt. In diesem Sinne, liebe Hörer, wenn ihr noch dabei seid, herzlichen Dank, dass ihr das ausgehalten habt. Wir haben es ja auch gemacht und wir alle mussten dadurch. Mir hat es großen Spaß gemacht, insbesondere einfach mal so ein bisschen statistische Werte von Roberto. Also ganz großes Kino und natürlich den pragmatisch sachlich nüchternen Sachverstand von Jens. Absolut. Mindestens genauso wertvoll und meine Rolle. Und vielleicht guckt ja doch irgendwer mit dir nochmal zusammen. So wertvoll wie ein kleines Steak. Kennt ihr das noch? Ja, das waren, glaube ich, Fruchtzwerge. Ja, ja. Der Jens, unser Fruchtzwerg. Ja, aber Jens, ich will lieber alleine Fußball gucken. Vielleicht komme ich mal vorbei und dann gucken wir ins Spiel, aber auch nur, wenn du nicht so viel redest. Ja. Er sitzt doch mit seiner Köchin unten im Keller. Ah ja, stimmt. Alle 4 Jahre besucht er die Leute mal im Gesindetrakt seines Elfenbeinturms. Genau, dann dürfen die auch mal essen, was er isst. Ne? Ja, was er übrig lässt. Sag mal, sei mal doch ehrlich. Gibt nicht. Ja, in diesem Sinne, Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, herzlichen Dank und auf Wiedersehen und überhaupt. Jo, ciao.